Ich schreibe dies unter einer bemerkenswerten geistigen Anspannung, denn nach der heutigen Nacht werde ich nicht länger sein. Ohne Geld und ohne die Drogen, die alleine mein Leben erträglich machen, kann ich diese Folter nicht länger erdulden und werde mich durch das Fenster meiner Dachkammer auf die verdreckte Straße werfen. Denken Sie nicht, dass die Herrschaft des Morphins mich degeneriert oder zu einem Schwächling gemacht hat. Wenn Sie diese hastig geschriebenen Seiten gelesen haben, werden Sie erahnen können, warum ich das Vergessen oder den Tod suche. Es geschah in einem der am unbekanntesten und am wenigsten befahrenen Teile des Pazifiks, wo das Postschiff, auf dem ich Passagier war, Opfer eines deutschen Seepiraten wurde. Der große Krieg hatte gerade erst begonnen und die Seekräfte der Hunnen waren noch nicht bis zu ihrer späteren Degeneration versenkt worden. Das Schiff wurde zu ihrer Beute. Und wir wurden mit allem Respekt, der uns als Marinegefangene zustand, behandelt. Meiner Entführer, dass ich es schaffte, nur 5 Tage später alleine mit einem kleinen allein im Boot, sowie Wasser und Proviant für eine längere Zeit zu entkommen. Ich war niemals ein kompetenter Navigator und konnte nur anhand der Sonne und der Sterne erahnen, wo ich mich befand. Ich wusste nichts über diese Breiten und nichts war in Sicht. So fast.